Teil 28 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die heilige Frau Kumanis. Es war einmal eine fromme Jungfrau, die gelobte Gott, nicht zu heiraten, und war wunderschön, so dass es ihr Vater nicht zugeben und sie gern zur Ehe zwingen wollte. In dieser Not flehte sie Gott an, dass sie ihr einen Bart wachsen lassen sollte, welches alsogleich geschah. Aber der König ergrimmte und ließ sie ans Kreuz schlagen, da ward sie eine Heilige. Nun geschah es, dass ein gar armer Spielmann in die Kirche kam, wo ihr Bildnis stand, kniete davor nieder, da freute es die Heilige, dass diese zuerst ihre Unschuld anerkannte. Und das Bild, das mit güldenen Pantoffeln angetan war, ließ einen davon los und herunterfallen, damit er dem Pilgrim zugute käme. Der neigte sich dankbar und nahm die Gabe. Bald aber wurde der Goldschein der Kirchen vermisst und geschah allenthalben Frage, bis er zuletzt bei dem armen Geigerlein gefunden, auch es als ein böser Dieb verdammt und ausgeführt wurde, um zu hangen. Unterwegs aber ging der Zug an dem Gotteshaus vorbei, wo die Bildsäule stand, begehrte der Spielmann hineingehen zu dürfen, dass er zu guter Letzt Abschied nehme mit seinem Geiglein und seiner Guttäterin die Not seines Herzens klagen könnte. Dies wurde ihm nun erlaubt. Kaum aber hatte er den ersten Streich getan, siehe, so ließ das Bild auch den anderen güldenen Pantoffel herabfallen und zeigte damit, dass er des Diebstahls unschuldig wäre. Also wurde der Geiger, der Eisen und Bande ledig, zu vergnügt seiner Straßen. Die heilige Jungfrau aber hieß Kumanis. Ende von Die heilige Frau Kumanis. Aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien.